Jeden Tag dieser Traum, der wird niemals und nie vorbei sein. Von deinem Lachen könnt ich leben und dann für immer glücklich sein. Du sehr lieb sein, dann werd ich

so hat sie ein Programm. Und heute verbrenn ich mich daran. Jeder Mann nennt dich Sweet Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringsumher vergisst. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenn ich mich daran. Rock'n'Roll, Cha-Cha, Bump und der Boogie. Das ist jetzt alles für mich vorbei. Die ganze Welt tanzt heute die Samba. Ole, ole, wir sind dabei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir, weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenn ich mich daran. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir, weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenn ich mich daran. Die Manege ist leer. Das Licht geht aus. Seil war mir jemals zu hoch, keine Fesseln irgendwann mal zu eng, mit dir in meine Zauberwelt zu fliehen. Stets klatschen Menschen Viper für mich. Ich habe dich gezähmt in allen Dingen, doch all dies war nur lächerlich für dich. Fast hätte ich mein Gesicht daran verloren. Die Manege ist leer. Das Licht geht aus. Das Licht geht aus, die Musik verstummt, die Luft ist raus, ich bin nicht mehr dein Clown, die Manege ist leer, leer, leer.

an, weil man mit ihnen besser träumen kann. Sie gehen mit verklärtem Blick vorbei und träumen nur noch von Hawaii. Mädchen, Mädchen haben Sehnsucht, einfach nur verliebt am Strand zu liegen. Mädchen, Mädchen haben Träume, mit den Wolken übers Meer zu fliegen. Denn sie wissen, dort liegt irgendwo das Paradies. Kann mich überlegen fühlen oder winzig klein. Doch wenn ich von dir nichts höre, bin ich ohne Gegenwehr. Ruf an, aber bald, sonst wird irgendwann die Liebe kalt. Ruf an, ruf an, weil ich ohne dich nichts planen kann. Will, dass du mich liebst und dass du dir so wie früher Mühe um mich gibst. Wo treibst du dich denn nur herum? Langsam wird es mir zu dumm. Ruf an, aber bald, sonst wird irgendwann die Liebe kalt. Licht der Welt.

egal was ich tu. Ich brauch keinen Whisky, auch keinen Psychiater. Alles was ich brauche bist du. Seit du fort bist, hab ich mich verändert. Denn ich kann mich über nichts mehr freuen. Und alle meine Freunde reden dauernd auf mich ein. Sie sagen, ich soll dich vergessen. Das wird nicht möglich sein. Allmählich seh ich ein. Ich brauch keinen Urlaub, ich brauch keine Partys, denn es ist ganz egal, was ich tu. Ich brauch keinen Whisky, auch keinen Psychiater. Alles, was ich brauche, bist du. Schnitt Laternen, kalter Asphalt. Ein Herz voll Sehnsucht, der Wind weht kalt. Im Morgengrauen, der Weg nach Haus. Du bist nicht hier, ich flippe aus. Dieser kurze Moment, reine Energie. Ich hab mir nur gewünscht, reale Fantasie. Und so ein bisschen Magie, du war bestimmt im Spiel. Zaubernd, vielleicht ein bisschen zu viel. Kann ich das glauben? Ist das hier wahr? Hab ich das alles nur geträumt? Und du warst gar nicht da. Ich möchte dich noch einmal sehen. Möchte dich wiedersehen. Muss dich noch einmal sehen. Und noch einmal küssen oder so. Ich möchte dich noch einmal sehen. Möchte dich wiedersehen. Muss dich noch einmal. Im Leben ist die Freiheit, denn dann sag ich.